dieser Tage, an denen ich nur dumm rumlieg, wie eine Made im Speck. Total überversorgt, falle aus meinem Bett, Mann über Bord. Kämpfe mich dann durch die vielen Sachen, die ich in meinem Zimmer liegen gelassen habe. Selbst der Weg zum Klo ist versperrt, da wird sich ihm auf dem Boden entleert. Jeder weiß, ich bin ein fauler Sack. Heute ist wieder ein fauler Tag. Jeder kennt ihn, den faulen Sack. Denn ich gehöre zum faulen Pack. Dieser Schimmel da an der Decke fällt doch keinem auf, kann man ganz leicht verstecken. Wie? Na, einfach nicht nach oben gucken. Und wenn was unterkommt, muss man sich doch nur ducken. Komm schon, sag mir, was dagegen spricht. Das mit dem Müll ist doch nur eine Sache vom Gegenlicht. Immer wie man's nimmt und wie man's gestaltet. Wenn man das Licht dimmt oder ganz ausschaltet, sieht das doch keine Sau mehr. Also Kopf hoch, das Essen von gestern ist noch im Kochtopf. Warum man stinkt, als ob da Kotze drin wäre? Glaub mich, wär froh, wenn da Kotze drin wäre. Überall Schmutz und alles voller Drogen. Und eine tote Katze liegt da mitten auf dem Boden. Nacht. Sowas kann mich doch nicht erschüttern. Wenigstens brauch ich sie jetzt nicht mehr füttern. Jeder weiß, ich bin ein fauler Sack. Heute ist wieder ein fauler Tag. Jeder kennt ihn, den faulen Sack. Denn ich gehöre zum faulen Pack. So ging das Tage und Wochen und Nächte. Aufräumen ist doch voll überschätzt, ey. Und erstmal ehrlich, ich bin doch nicht dumm. Wenn es mir hier zu krass wird, zieh ich einfach um. Woanders hin und lass den Scheiß hier verrotten. Um die Reste kümmern sich dann schon die Motten. Doch langsam beginnt sich hier etwas zu wandeln. Die schmutzigen Gläser, Teller und Pfannen beginnen auf einmal mit dem Müll zu verhandeln. Sie wollen sich von mir nicht mehr länger so behandeln lassen. Während sie sich langsam verwandeln, beschließen sie einstimmig, mich zu misshandeln. Ein